Andacht vom 18.11.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Matthäus und Reinhard. Denk daran, wir teilen hier, was wir glauben. Es ist unsere Herzensüberzeugung. Ihr könnt es anhand der Bibel prüfen und auch anders denken. Wir wählen Fragen, die den meisten Menschen helfen. Das ist unser Ziel. Erste Frage. Wie kann ich die Schuld der Vergangenheit loswerden? Antwort von Reinhard. Viele Menschen kämpfen damit. Deshalb beantworte ich diese Frage nochmal, denn wir hatten schon mal eine ähnliche Frage. Das Erste, was du verstehen musst, ist, du kannst deine Sünden nicht ohne Jesus Christus loswerden. Die einzige Lösung dafür ist Gott, das Opfer Jesu. Solange du nicht Jesus Christus als deinen Erlöser angenommen hast, wirst du dieses Problem also nicht lösen können. Wenn du ständig das Gefühl hast, die Schuld deiner Vergangenheit hängt dir nach, musst du zu Jesus Christus gehen, sonst wirst du dich nach und nach immer schuldiger fühlen. Wenn du aber vollkommen in Jesus lebst und immer noch deine Schuld siehst, bist du tatsächlich stolz. Ich bin stolz? Ja. Es ist Stolz, wenn du mit deiner Haltung sagst, dass du besser als Gott bist. Wenn du vor Gott völlig frei bist von deiner Schuld und selbst aber denkst, du seist noch schuldig, dann bist du stolz. Gott sagt, Jesus trug alle Schuld. Wenn du deine Schuld selbst trägst, machst du dich besser als Gott. Geh zu Jesus und danke ihm, dass er deine Schuld getragen hat. Mach das immer wieder. Hör nie auf, bevor du nicht am Kreuz gelandet bist. Nächste Frage. Welche Gebete sollten wir im Stillen sprechen? Welche sollen wir laut beten? Gibt es einen Unterschied? Es gibt Menschen, die sagen, ein Gebet zähle nicht, wenn man es nicht laut ausspricht. Antwort von Matthäus. Zuerst stelle ich fest, dass das vom Heiligen Geist abhängt. Wenn wir uns nicht auf den Heiligen Geist verlassen, werden wir immer falsch beten. Paulus sagt, es gibt Momente, wo wir in unaussprechlichen Lauten beten und der Geist Gottes wird sich für uns vor Gott verwenden. Es ist also wichtig zu horchen, was der Geist Gottes uns ins Herz legt, was wir beten sollen. Wenn du auf den Geist Gottes hörst, wirst du wissen, wann du laut und wann du leise beten sollst. Du musst außerdem verstehen, dass Gott ein Gott des Übernatürlichen ist. Der Psalmist sagt, bevor das Wort in meinem Mund kommt, weiß Gott, was ich sagen werde. Meine Worte, die ich spreche, sind also für Gott keine Überraschung. Sie sind ein spontaner Ausdruck dessen, was der Heilige Geist mir ins Herz gelegt hat. Außerdem können die Worte, die ich spreche, noch einen zweiten Aspekt haben. Paulus und auch Jesus sagten, wir sollen nicht ängstlich sein. Gebet ist also der Weg, auf dem wir unsere Angst ausdrücken und loswerden können. Das Gebet in uns dient der Herz-zu-Herz-Kommunikation mit Gott. Das muss sich nicht mit Worten ausdrücken. Es ist ein meditatives Gebet. Wesentlich für jede Form von Gebet ist, dass ich weiß, dass in meinem Herzen viel mehr da ist, als ich ausdrücken kann. Sei also vollkommen frei, wie du betest, aber achte darauf, dass dein Herz frei für Gott ist. Leute fragen hier jetzt, soll ich auf die Knie gehen, soll ich stehen, soll ich meine Arme heben? Du musst dich dem Geist Gottes hingeben. Du gibst dich dem Heiligen Geist hin. Wenn er sagt, du sollst stehen, dann steh. Wenn du die Hände heben oder knien sollst, dann tu das. Es geht nicht um eine Darbietung, die Gott von dir erwartet. Im Gegenteil, Jesus warnte sogar davor, im Gebet auf das Äußere zu achten, um gut vor anderen dazustehen. Reinhard, ich beantworte diese Frage aber nicht wegen mir. Die Frage lautet, warum sagen die Leute, dass du die Hypergnade predigst? Antwort von Reinhard. Zunächst einmal, ich kümmere mich nicht um das, was die Leute sagen, es ist mir egal. aber ich möchte über das Thema Hypergnade reden. Es gibt keine Hypergnade. Entweder ist es Gnade oder es ist nicht Gnade. Viele Leute predigen über Gnade und es ist keine. Oder sie predigen darüber, wie man Gnade anwendet. Aber meiner Meinung nach predigt niemand über die Gnade, wie der Apostel Paulus das tut. Paulus reagierte auf zwei Probleme, die die Gnade betreffen und in den Gemeinden falsch aufgefasst worden war. Erstens, er konfrontierte die Meinung, dass wir zum vollbrachten Werk am Kreuz noch etwas hinzufügen müssen. Schaut in den Galaterbrief. Er spricht diese Gemeinde so hart an, denn Gnade ist Gnade. Sie ist so radikal, sie konfrontiert unser religiöses Denken. Paulus gab diesen Leuten nie nach. Er konfrontiert sie so hart, dass er eine Sprache benutzt, die er sonst nie verwendet. Ihr werdet von Christus abgeschnitten. Ich wünschte, dass ihr schon von allem getrennt werdet, was Müll ist. Er konfrontierte sie so hart, weil sie auch dachten, er predigt eine besondere Gnade. Gnade ist gut, aber müssen wir dann noch etwas dazu tun? Und zweitens, er konfrontierte die Haltung, dass Sünde keine Rolle mehr in unserem Leben spielt, weil uns durch Jesus ja alles vergeben ist. Da konfrontierte er vor allem die Römer und die Korinther. Wie können wir noch sündigen? Wir sind der Sünde gestorben. An die Römer schrieb er, können wir nun drauf los sündigen, weil die Gnade ja da ist? Nein, sicher nicht. Ich bin davon überzeugt, dass die Gnade solch eine radikale Tatsache ist, dass keine religiöse Person sie jemals annehmen wird, außer sie lassen von ihrer religiösen Meinung ab. Was also predige ich? Ich glaube, dass Gnade so radikal ist, dass kein Mensch sie sich jemals verdienen kann. Ich glaube, dass Gnade so stark ist, dass ich in meiner größten Schwäche stark sein kann durch Gottes Gnade. Ich glaube, dass sie so kraftvoll ist, dass seine Gnade mich auch dann gerettet hat, wenn ich wirklich alles vermasselt habe. Und ich glaube auch, dass es der Zweck der Gnade ist, mich ein göttliches Leben zu lehren, wie Paulus es uns lehrt. Weltliche Liebe zurückzuweisen und Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Es gibt also keine Hypergnade, es gibt nur Gnade. Wie sehr ich mir wünsche, dass die Menschen Gnade besser verstehen. Hört, Gnade ist kostenlos. Aber sie waren nicht billig für Jesus. Nächste Frage. Welches Kapitel in der Bibel soll ich studieren, damit ich den neuen Bund verstehe? Antwort von Matthäus. Das ist eine gute Frage. Ich verstehe deine Frage so, dass du schon Christ bist. Wenn du den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund verstanden hast, denke ich, dass du bereits ein Christ bist. Ich würde dir raten, den Brief an die Hebräer zu lesen. Warum empfehle ich dir dieses Buch aus der Bibel? Weil der Brief an die Hebräer ein Buch der Vergleiche ist. Dort wird den Hebräern erklärt, wie der neue Bund und Jesus besser sind als das alte. Die Wahrheit ist, dass unsere gemeindliche Kultur hier versucht, die jüdische Kultur zu kopieren. Zum Beispiel leiten wir unsere Anbetungsmodelle vom Tempel Salomos ab. Wir sagen also, dass wir zum äußeren Vorhof kommen, dass wir dann in die Gegenwart Gottes eintreten, dass wir dann ins Allerheiligste gelangen, wo Gott ist, und dort beten wir an. Oder wir passen den Zehnten an unser System an. Genauso ist es mit dem Fasten. Die jüdische Art des Fastens war, Bitten vor Gott zu bringen. Und auch wir versuchen dann durch das Fasten, Gott davon zu überzeugen, dass er uns gibt, was wir uns wünschen. Ich denke, dass du durch die Vergleiche in Hebräer das erkennen kannst. Denn der Brief an die Hebräer weist auf Jesus hin, wie Jesus höher ist als jeder Hohepriester und dass Christus genug ist. Jesus Christus ist besser als die Engel, als die Propheten, als Mose. Der neue Bund ist besser als der alte. Wenn du also den Brief an die Hebräer liest, kannst du erkennen, wie unglaublich der neue Bund ist und wie wunderbar Jesus Christus ist. Nächste Frage. Ich möchte ein bisschen mehr verstehen über das einander ehren. Wie verstehst du das? Antwort von Reinhard. Ich erkläre euch, was ich unter ehren verstehe. Ich möchte nicht generalisieren, wenn ich über die Kirche rede, aber in allen Gemeinden, in denen ich jemals war, über die ganze Erde verstreut, hat die Kirche allgemein gesprochen das kraftvolle Prinzip des Ehrens nicht verstanden. Die Bibel spricht sehr klar darüber, dass es einen Lohn dafür gibt, wem, wenn man Ehre gibt. An Orten, wo Jesus nicht geehrt wurde, konnte er keine Wunder tun. Das Gleiche sagt Jesus, wenn er erklärt, dass jemand, der einen Propheten aufnimmt, den Lohn eines Propheten erhalten wird. Er spricht vom Ehren. Was haben wir in der Kirche gemacht? Wir haben ein verdrehtes System von Ehre aufgebaut, das genau das Gegenteil dessen ist, was Jesus uns vorgelebt hat. Dass das Gegenteil dessen ist, wie die Apostel es lebten. Wir haben ein System erstellt, in dem die Menschen geehrt werden, die eine Position haben. Wir müssen unsere Leiter oder den Pastor ehren. Hört, 1. Petrus 2,17 sagt, ehrt alle Menschen. Also ist das Prinzip sehr einfach. Wir sind dazu geschaffen, alle Menschen zu ehren. Punkt. So einfach ist das. Wenn ich also der Leiter einer Gemeinde bin und denke, mir gebührt irgendeine Form von Ehre, dann sündige ich. Warum denke ich, dass mir Ehre gebührt? Weil ich nicht mehr in der Liebe laufe. Jesus sagte, es sei falsch, Ehre zu suchen. Er selbst suchte nie die Ehre. Paulus lehrte uns das gleiche Prinzip. Wie also sollen wir einander ehren? Wir sollen niemals unsere eigene Ehre suchen, sondern immer die Ehre der anderen. Wohin ich auch reise, um anderen Menschen zu dienen, ich ehre immer die Menschen, ich suche nie meine Ehre. Das ist das Erste. Ich ehre alle anderen. Jetzt kommt die andere Seite. Was immer ich ehre, dem gebe ich Kraft. Denkt darüber nach. Auf die Weise, wie ich das Übernatürliche ehre, werde ich es auch erleben. Was bedeutet ehren? Die Bedeutung ist, jemandem oder etwas einen speziellen Wert beizumessen. Ich gebe zum Beispiel dem Übernatürlichen einen besonderen Wert, deshalb erlebe ich es. Ich gebe den Engeln einen besonderen Wert. Deshalb interagiere ich mit ihnen. Ich möchte jedem, der mir irgendwo begegnet, meine Ehre entgegenbringen. Aber Reinhard, was ist, wenn andere dich nicht ehren? Warum ist das mein Problem? Denk darüber nach. Wenn ich zu einem Treffen komme und predige und die Leute dort ehren mich nicht, warum sollte das mein Problem sein? Es ist ihr Problem. Denn sie empfangen nun nicht, was Gott für sie durch mich bereitet hat. Das ist ihre Entscheidung. Außerdem werden wir am Ende unseres Lebens alle vor Jesus stehen und Rechenschaft vor ihm ablegen müssen. Und Jesus wird dann nicht mit mir über diese Leute reden, die mich nicht geehrt haben. Denn das hat absolut nichts mit mir zu tun. Darüber müssen sie Rechenschaft ablegen, nicht ich. Aber wenn ich auf das Verhalten dieser Menschen reagiere, wenn ich von ihnen verlange, dass sie mich ehren, wenn ich mich über sie aufrege, das werde ich vor Gott verantworten müssen. Also, wenn ich in eine Gemeinde komme, in der es einen sehr wichtigen Pastor und einen sehr kleinen, unbedeutenden Mann gibt, werde ich beide auf die gleiche Weise ehren. Ich werde keinen Unterschied machen. Das wäre unbiblisch. Also, ehrt einander einfach. Punkt. Nächste Frage. Gibt es eine Übertragung von Salbung? Antwort von Matthäus. Das gab es im Alten Testament. Da war das sehr klar. Das deutlichste Beispiel ist sicherlich, wie Elia seine Salbung an Elisa übertrug. Warum gab es das im Alten Testament? Weil im Alten Testament nur speziellen Leuten die Salbung gegeben wurde. Nicht alle hatten sie. Deshalb hatte allein Elia die Salbung und er konnte diese an eine einzige Person weitergeben oder mit seiner Salbung sterben. Nach dem vollbrachten Werk am Kreuz haben wir eine Salbung, die Salbung Christi. Jesus ist der Gesalbte. Nach Christus ist jeder von uns gleich gesalbt in ihm. Ich habe dieselbe Salbung, die Reinhard hat. Und ihr habt dieselbe Salbung, die wir haben. Johannes sagt das Gleiche. Ihr habt die Salbung von dem Gesalbten. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wir heutzutage nicht mehr irgendeine Salbung übertragen müssen, denn die Salbung ist nicht unsere. Es gibt nicht einmal eine Salbung des Matthäus. Was existiert, ist die Salbung Christi in Matthäus. Was es gibt, ist die Salbung Christi in Reinhard. Deshalb muss nichts mehr übertragen werden. Ich brauche nur Christus zu den Menschen zu bringen. Und wir alle haben dieselbe Salbung. Zufügung von Reinhard. Wenn wir das nur begreifen würden, Leute, Christus in uns ist die Fülle der Herrlichkeit. Reinhard. Ich werde eine ziemlich schwierige Frage nehmen und ich beantworte sie mit viel Mitgefühl in meinem Herzen. Die Frage lautet: Was sollte man tun, wenn ein Ehemann seine Frau und seine Kinder misshandelt, obwohl er behauptet, Christ zu sein? Antwort von Reinhard. Das ist sehr schwer zu beantworten. Ich sage dir meine Meinung dazu. Zuerst einmal denke ich, dass Liebe das Wichtigste auf der Welt ist. Ich glaube, dass wir lernen müssen, die anderen bedingungslos zu lieben. Auch wenn diese Menschen uns hassen, uns zurückweisen oder gemein zu uns sind. Deshalb, meine liebe, wunderbare Freundin, musst du in dein Herz gehen und sagen: Jesus, ich muss lernen zu lieben, mitten in dieser schrecklichen Situation. Als Jesus sagte, seid vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist, da sprach er zu uns darüber, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Also ist das Einzige, worin wir vollkommen sein sollen, unsere Liebe. Wir müssen lernen, radikal zu lieben. Ich kenne deine spezifische Situation nicht. Ich weiß nicht, was es bedeutet, wenn du schreibst, mein Ehemann behandelt mich und die Kinder schlecht. Aber ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben, andere zu schützen. Dein Herz muss ein Herz der Liebe sein, nicht ein Herz voller Rache und Groll oder dir werde ich's zeigen. Aber mein Rat war immer dasselbe. Wenn dein Mann Missbrauch begeht, das bedeutet, er schadet dir oder deinen Kindern, dann denke ich, dass ihr Schutz braucht. Nicht Rache, sondern Schutz. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu tun. Entweder ziehst du mit deinen Kindern aus zu deinen Eltern oder zu Freunden. Ich spreche nicht von Scheidung, sondern von einer Trennung, damit dein Mann euch nicht misshandeln kann. Oder, und ich glaube auch, dass wir ein Gesetz haben, das uns beschützen soll. Deshalb, wenn dein Mann euch immer wieder schlägt, ruft die Polizei an, sie sollen ihn ins Gefängnis bringen. Ich denke, Schutz ist ein Grundrecht, das wir als Bürger haben und das in unseren Ländern verankert ist. Es heißt, die Regierung trägt das Schwert, um das Böse zu bestrafen. Sie sollen uns beschützen. Also, mein Rat ist, Liebe, hör nie auf zu lieben. Vergib, hab nie ein bitteres Herz, aber schütze deine Familie. Das ist mein Rat. Unglücklicherweise würden viele Menschen in der Kirche von Brasilien dir raten, halte durch, leide weiter, unterwirf dich deinem Mann, egal was er euch antut, denn du bist die Frau und er ist der Mann. Das ist unbiblisch. Eins möchte ich noch anfügen. Viele Frauen wissen nicht einmal, dass sie von ihren Männern sexuell missbraucht werden. Die religiöse Kultur in diesem und auch in anderen Ländern sagt, du als Frau musst deinem Mann immer gefügig sein, ganz gleich, ob du den Sex möchtest oder nicht. Das ist sehr traurig, das ist sexueller Missbrauch und das muss angeprangert werden. Ich füge noch etwas an. Viele Menschen sind verwirrt, weil man Bibelverse aus ihrem Kontext nimmt und eine Doktrin darauf aufbaut. Die Frauen sollen ihren Männern untertan sein, das ist der Wille Gottes. So lehren es viele Kirchen. Die Frau soll sich ihrem Mann unterwerfen, egal wie gewalttätig er ist oder wie missbräuchlich er sie behandelt. Das ist keine biblische Lehre. Da wurde ein Vers aus seinem Zusammenhang gerissen und nun wird er so angewandt. Zunächst einmal steht im selben Kapitel, unterwerft euch einander. Das steht in Epheser 5. Außerdem steht da, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt. Er gab sich für sie hin. Jesus ist kein manipulierender, verletzender, aggressiver Kerl, dem wir uns unterwerfen sollen. Außerdem lehrt uns 1. Korinther 11, wie Autorität und Unterwerfung funktionieren. Auch in der Ehe. 1. Korinther 11 sagt, Gott ist das Haupt Jesu Christi. Jesus ist das Haupt der Gemeinde und des Ehemanns. Und der Ehemann ist das Haupt der Frau. Der Mann hat also keine Autorität über die Frau, weil er männlich ist. Aber er hat die Autorität, weil diese von Gott durch Jesus, durch den Mann zur Frau fließt. Wenn der Mann also aus der Autorität heraustritt, die ihm von Jesus gegeben ist, hat er keine Autorität mehr über die Frau. Wir haben in uns keine Autorität. Alle Autorität fließt von Gott zu uns. Er ist die Quelle aller Autorität. So schaut, wenn ich die Autorität in Christus habe, wird meine Frau es lieben, sich mir zu unterwerfen, denn ich werde ihr dienen, für sie sorgen und mein Leben für sie geben. Wir sehen Autorität als Kontrolle, aber Gott sieht Autorität als Dienen. Das einzige Mal, wo Jesus von sich als Herr sprach, war, als er Petrus und den Jüngern die Füße wusch. Matthäus, wir müssen mal einen Kurs über Ehe aufnehmen. Zu viert, Bella, du, Debbie und ich. Das wird gut. Letzte Frage für Matthäus. Ich kämpfe gegen Zwangshandlungen. Ich weiß seit Jahren nicht, wie ich das loswerden kann. Kann ich übernatürlich geheilt werden oder muss ich neue Verhaltensweisen einüben? Antwort von Matthäus. Was du fragst ist, kann ich von meinen Zwangshandlungen einfach geheilt werden oder ist es ein Mangel an Disziplin, den ich zu bekämpfen habe? Ich habe erst kürzlich darüber gesprochen. Glaube ohne Werke ist tot. Du musst bekennen, dass du in Jesus Christus geheilt bist von deinem Zwang und du musst in deinem Leben Werke der Disziplin installieren. Das Problem vieler Christen ist das Oder-Leben. Kann ich geheilt werden oder muss ich handeln? Es gibt immer dieses Entweder-Oder, eine Wahl zwischen Wunder oder Tun. Aber die große Wahrheit ist, weil ich geheilt bin, kann ich so handeln. Weil ich gesund bin, kann ich jenes tun. In deinem Fall mit den Zwängen handelt es sich um eine seelische Krankheit. Es ist ein Problem deiner Seele. Du musst sicher sein, dass du durch das vollkommene Werk am Kreuz vollständig geheilt und von deinen Zwangshandlungen befreit bist. Du musst über die Wahrheit meditieren, dass der Geist Gottes sich in dir durch Selbstdisziplin manifestiert. Und aus dieser Sichtweise heraus baust du neue Verhaltensweisen in deinem Leben auf. Du musst glauben, um handeln zu können. Du musst glauben, dass Gott die Möglichkeit hat, dir die Kraft zu geben, dass du dir in deinem Leben neue Gewohnheiten angewöhnst. Offensichtlich können die Menschen in dieser Welt ihr Leben ganz ohne Gott und mit einer Menge Disziplin ändern. Diese Menschen sind nicht geheilt. Sie ersetzen eins mit dem anderen. Wir in Christus sind komplett freigesetzt. Wir können neue Dinge tun durch den, der in uns wirkt. Zusammengefasst, du musst glauben, dass du geheilt bist und weil du geheilt bist, musst du dir gute neue Gewohnheiten in deinem Leben angewöhnen. Du weißt, dass du geheilt bist, deshalb kannst du gesund essen, dich gesund bewegen und einen guten, glücklichen Lebensstil führen. Von Reinhard noch. Das ist eins der Probleme. Wir versuchen, das äußere Verhalten zu verändern, ohne unseren Glauben zu ändern. Das ist das erste Problem, dass wir ein schlechtes Verhalten mit einem anderen schädlichen Verhalten ersetzen. Das andere Problem ist, dass wir sagen, dass wir glauben, aber unser Handeln zeigt, dass wir nicht glauben. Hier sagt Jakobus: Zeige mir deinen Glauben ohne Werke, und ich zeige dir meinen Glauben mit Werken. Wenn dein Herz einmal davon überzeugt ist, dass du die Selbstdisziplin in dir hast durch Jesus Christus, wirst du nach deinem Glauben handeln, wie Matthäus gesagt hat. Du musst beides haben. Und ein letztes Wort dazu. Wirf deine dummen Entschuldigungen und Ausreden weg, dass du es nicht schaffst. Oft ist die Wahrheit, dass wir das kurze Vergnügen unserer Abhängigkeit mehr lieben als die Freude, geheilt zu sein und Gott zu verherrlichen. Es ist genau das Gleiche mit der Abhängigkeit von Pornografie. Wir genießen diese 10 oder 15 Minuten Vergnügen mehr als ein Leben im Sieg. Das ist leider die Wahrheit. Du wirst deinen Sieg über deine Abhängigkeit nie empfangen, wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist. Also schau in dein Herz und sei ehrlich. Frage dich, ob du wirklich, wirklich, wirklich frei sein willst. Amen.